1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten erreichten sie am selben Tag die Wüste. 2. Sie brachen von Rephidim auf, gelangten in die Wüste und lagerten sich dort dem Berg gegenüber. 3. Als Mose zu Gott aufgestiegen war, rief Yahweh ihm vom Berg Horeb zu und befahl ihm, dem Haus Jakobs und den Sohnen Israels Folgendes mitzuteilen, for, hat selbst gesehen, was ich den Ägypten angetan habe und ich uch y auf Adlersflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. 5. Wenn nun auf mein Stimmhort und meinen Bund bewort, sollt unter allen Volken mein besonderes Agentum sein, denn die ganze de gehort mir 6. Sollt mir ein Königreich von Priesten und ein Heiliges Volk sein, die sind die Wort, die du den Israeliten übermitteln sollst. 7. Daraufhin ging Mose hinab, rief die Ältesten des Volks zusammen und legte ihnen all Wort vor, die Yahweh im aufgetragen hat. 8. Das gesamte Volk antwortet einstimmig, Bals, was Yahweh befohlen hat, wollen wir tun, Mose überbrach dies Antwort des Volks Yahweh. 9. Yahweh sprach zu Mose, ich werd bald in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk hort, wenn ich mit dir read, und dir für immer vertraut Mose berichtet Yahweh die Wort des Volks. 10. Dann sagt Yahweh zu Mose, Gehe zum Volk und heilig sie heute und morgen, sie sollen ihr Kleider waschen. 11. Am dritten Tag sollen sie bereit sein, denn am dritten Tag wird Yahweh vor den Augen des ganzen Volks auf den Berg Sinai herabsteigen. 12. Du sollst dem Volk ringsum ein Grenz sehen und ihnen gebieten, hütet ihr davor, den Berg zu besteigen oder seinen Fass zu berühren, wer den Berg berührt, musketotet wer den. 13. Niemand darf in mit der Hand berühren, sondern muss gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden, sie Mensch oder Tier, darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widerhorn lange geblasen wird, dürfen sie den Berg besteigen. 14. Mose stieg vom Berg zum Volk hinab und heiligte das Volk, in dem sie ihr Kleider waschen ließ. 15. Sagt zum Volk, seid bereit für den dritten Tag und nahet euch keine Frau. 16. Am dritten Tag, als es morgen wird, gab es Donner und Blitz, ein dichte Wolke lag auf dem Berg, und ein sehr lauter Posaunenschall ertönte, so dass das gesamte Volk im Lager zitterte. 17. Mose führte das Volk aus dem Lager heraus, Gott zu begegnen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. 18. Der Berg Sinai war vollständig in Rauch gehüllt, weil Yahweh in Führer auf in Horeb gestiegen war, der Rauch stieg aus einem Schmelzofen auf, und der ganz Berg bebte heftig. 19. Der Posaunenschall wurd immer lauter, Mose sprach, und Gott antwortet ihm mit lauter Stimme. 20. Yahweh stieg auf den Berg Sinai, auf dessen Gipfel, Horeb. Yahweh rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. 21. Yahweh sprach zu Mose, steig hinab und man das Volk eindringlich, nicht zu versuchen, zu Yahweh vor zu dringen, in zu sehen, damit nicht viel von ihnen umkommen. 22. Auch die Priester, die Yahweh nahe kommen, sollen sich heiligen, damit Yahweh nicht gegen sie losbricht. 23. Mose entgegnet Yahweh, das Volk kann den Berg Sinai nicht besteigen, denn du selbst hast uns gewarnt und gesagt, Grenz den Berg AB und Erklär in Furin Naba. 24. Yahweh sprach zu ihm, steig na hinab und komme dann mit Aaron wieder herauf. Die Priester und das Volk sollen sich jedoch nicht vorwegen, zu Yahweh aufzustigen, damit nicht gegen sie losbricht. 25. Mose stieg zum Volk hinab und übermittelte ihnen dies Anweisungen.